Zweites Kapitel. Abitur, Armut und Atomunfall. Wovor haben wir Angst? Nervenkitzel beim Selbstversuch. Charles Darwin ging gerne in den Zoo. Der Begründer der Evolutionstheorie hat nicht nur die Weltmeere auf dem Zweimaster Beagle bereist, um Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu erforschen, er hat auch regelmäßig den Zoologischen Garten in London besucht, der als erster wissenschaftlicher Zoo der Welt im Jahr 1828 seine Tore für Besucher öffnete. Dort beobachtete Darwin unter anderem, dass Orang-Utans wie ungezogene Kinder treten und brüllen, wenn man sie neckt. Als Naturforscher machte er sich im Londoner Zoo selbst zum Forschungsobjekt. Besonders faszinierend fand Darwin den menschlichen Angstreflex. Bei seinen Selbstversuchen näherte er sich immer wieder mit seinem Gesicht der dicken Glasplatte eines Terrariums, hinter der eine afrikanische Puffotter aus der Familie der Vipern lauerte. Er nahm sich fest vor, nicht zurückzuweichen. Doch jedes Mal, wenn die Giftschlange hinter dem Glas auf ihn losschnellte, sprang er unwillkürlich einen Meter zurück. »Mein Wille und mein Verstand waren kraftlos«, so Darwin. Dieses Erlebnis beschreibt er in seinem Buch »Der Ausdruck der Gemütsbewegung bei dem Menschen und den Tieren«, das im Jahr 1872 erschien, 13 Jahre nach seinem revolutionären Werk über die Entstehung der Arten. Wieder sorgte Darwin für Aufsehen. Die These, dass Tiere erstens Emotionen hätten und zweitens darin dem Menschen ähnelten, widersprach nicht nur der kirchlichen Lehre vom Menschen als Krone der Schöpfung, sie stieß auch auf heftigen Widerspruch in der Fachwelt. Aus heutiger Sicht hatte Darwin in vielen wesentlichen Punkten recht. Sein Buch kann man als erste Arbeit zur wissenschaftlichen Psychologie ansehen. Zwar haben schon Philosophen in den Jahrhunderten zuvor über menschliche Gefühle nachgedacht, und auch ihre Theorien waren empirisch in dem Sinne, dass sie von Alltagsbeobachtungen ausgingen, wie etwa Spinoza, der über Eifersucht schrieb. Doch Darwins Projekt war das erste, das auf systematischen Beobachtungen und dem Vergleich von Mensch und Tier beruhte. Darwins Versuchskaninchen waren übrigens seine eigenen Kinder, die er von klein auf genau studierte.